Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Das ist ein sehr ernstes Thema heute. Das ist also nicht irgendwie so ein Himmelsthema, so JWD, ganz weit weg, irgendeine Galaxie oder irgendein Himmelskörper, sondern heute geht es mal nur um uns quasi. Also um die Lebewesen, die auf der Erde sich rumtreiben und die namentlich eben auch Einfluss haben könnten. Das wissen wir nicht so genau, aber die Anzeichen vermehren sich ja, einen Einfluss haben könnten darauf, wie sich das Klima auf unserem Planeten entwickelt. Das heißt ja immer, aus der Geschichte lernen. Ja? Die Fehler, die in der Geschichte gemacht worden sind, dass man daraus lernt für die Handlungen in der Zukunft. Ja, und auch aus der Klimageschichte kann man was lernen. Die Standardfolklore war bis jetzt immer, der Mensch beeinflusst das Klima seit grob 200 Jahren durch Industrialisierung und die immer intensiver werdende Landwirtschaft. Man nennt dieses Zeitalter auch das Anthropozän. Also das Zeitalter, in dem der Mensch das Klima beeinflusst. Seit einiger Zeit gibt es eine außerordentlich kontrovers diskutierte Theorie, gebe ich zu, aber trotzdem interessant und deswegen präsentiere ich sie Ihnen hier. Die sagt, der Mensch hat schon vor 10.000 Jahren durch seine Handlungen das Klima beeinflusst und möglicherweise den Treibhauseffekt so geschürt, dass eine eigentlich hätte stattfindende Eiszeit nicht stattfand. Das Thema der heutigen Sendung ist Klimawandel vor 10.000 Jahren. Also ist die Frage, soll ich da eigentlich ein Ausrufezeichen dahinter setzen oder ein Fragezeichen? Vor 10.000 Jahren änderte sich nämlich etwas. Ich setze mal ein Fragezeichen hin. Das Klima auf der Erde wird stark dadurch beeinflusst, dass die Bahn der Erde zwar fast eine Kreisbahn ist, aber eben nicht ganz. Und so gibt es verschiedene Faktoren, die immer wieder mal dazu führen, dass etwas weniger von der Sonnenleuchtkraft zur Erde kommt, als das normalerweise der Fall ist. Das führt dann häufig zu einer Eiszeit. Und so kann man zum Beispiel ganz klar zeigen, anhand der Datenlage aus Eisbohrkernen, dass die Klimaveränderungen auf der Erde durchaus mit den Veränderungen der Einstrahlungsstärke der Sonne einhergehen. Das ist also so ein richtiges Rauf und Runter. Also wenn die Erde auf entsprechend ihrer fast kreisförmigen, aber doch leicht ellipsenförmigen Bahn ein bisschen weniger von der Sonne bekam, dann änderten sich auch die Treibhausgase, also Kohlendioxid und Methan. Und das ging also richtig schön parallel. Ganz wunderbar. Seit ungefähr 500.000 Jahren, da kann man es richtig gut nachlesen in den Eisbohrkernen, da weiß man, es war tatsächlich eine 1:1 Korrelation. Also wenn die Sonne in ihrer Leuchtkraft etwas nachließ, nur scheinbar, weil die Erde ja etwas weiter von der Sonne entfernt war, dann ging auch das Kohlendioxid wieder runter, dann ging es wieder rauf, wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Zum Beispiel beim Methan, ne, hatte man sich Folgendes überlegt. Naja, also wenn die Sonne etwas intensiver strahlt, dann erhitzt sie die Luft etwas stärker. Die aufgewärmte Luft steigt auf, ja, kühlt sich wieder ab und es kommt zu viel stärkeren Monsunregen als in den Jahren, wo die Sonne eben nicht so intensiv strahlt. Und wenn der Monsun große Flächen, die vorher trocken waren, nun richtig durchfeuchtet, dann entstehen Sümpfe und in Sümpfen taucht welches Gas auf? Faulgas, Methan. Ja, so war also klar, jedes Mal, wenn also die Sonnenleuchtkraft steigt, steigt Methan, fällt es Methan. Wunderbar. Genauso im Kohlendioxid. Ja? Kohlendioxid geht mit der Sonne rauf und runter. Ja, bis vor 10.000 Jahren. Seit 10.000 Jahren ändert sich was. Vor 10.000 Jahren änderte sich nämlich der Verlauf der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre. Anstatt wie der Erwartungswert gewesen wäre, nämlich abzusinken hin zu einer neuen Eiszeit, stieg der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre an. Also das war nicht nur, dass da irgendetwas dazugekommen ist, sondern es muss durchaus ein erheblicher Effekt gewesen sein. Denn man wusste ja aus den Daten vorher, dass in der Tat das Kohlendioxid gemäß der allgemeinen Abschwächung der Sonne natürlich eben auch wieder schwächer wird. Aber nein, stattdessen stieg es an. Genau das gleiche mit Methan. Vor 7.000 Jahren, also 5.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, anstatt abzusinken, stieg das Methan an. Wir sind im Holozän. Ja? Das Holozän begann ungefähr 11.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Da waren schon also Das ist sozusagen das Ende der Kaltzeit. Es gab eine Warmzeit und jetzt war eigentlich angesagt, dass aus dieser Warmzeit wieder eine Eiszeit wird. Es war also der Erwartungswert war, dass vor 10.000 Jahren wieder eine Eiszeit gekommen ist. Kam aber nicht. Wieso nicht? Ganz einfach. Der einzige Unterschied, den diese neue Warmzeit vor den vier Warmzeiten zuvor hatte, war, dass der Mensch auf einmal, ich sage das jetzt mal ganz aktiv, wir können nachher drüber debattieren, was die Gründe dafür und dagegen sein können, nach dieser Theorie. Der einzige Unterschied nach dieser Theorie war, dass der Mensch anfing, intensivst Landwirtschaft zu betreiben. Mit anderen Worten, es wurde gerodet, Wälder wurden gerodet, es gab, wurde abgebrannt. Natürlich wurde, hat man mit Feuer versucht, die Wälder möglichst schnell quitt zu kriegen. Das heißt, man wollte Felder haben und nicht Wälder. Und das begann eigentlich richtig vor 10.000 Jahren, also 8.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Da fing man richtig an, Landwirtschaft zu betreiben, intensivst. Das heißt, die Idee, dieser, die hinter dieser Theorie steht, ist, dass mit dem Auftauchen intensiver Landwirtschaft schon vor 10.000 Jahren der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre anstieg. Vor 7.000 Jahren, also 5.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, begann man in China intensiven Reisanbau. Riesengroße Landflächen wurden geflutet. Ja, man hat sozusagen das Wasser aus den Flüssen umgeleitet und hat große Landflächen geflutet. Intensiver Reisanbau allerdings führt ebenfalls zu intensiver Methanproduktion. Sodass nach dieser Theorie der Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre mit dem Reisanbau zusammenhängt, der Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre mit der intensiven Landwirtschaft. So, das ist die Theorie. Und die wird natürlich unheimlich kontrovers diskutiert, weil das Standardargument ist doch klar, damals Menschenskinder vor 10.000 Jahren gab es doch kaum Menschen. Ja, da gab es doch kaum die paar. Die können doch keinen Klimawandel ausgelöst haben oder gar eine Eiszeit verhindert haben, noch nie im Leben. Ja. Dem wird entgegengehalten, naja, die hatten ja auch Zeit. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nur eine oder zwei oder drei Generationen sind, sondern dass durchaus über einige tausend Jahre zunächst einmal der landwirtschaftliche Betrieb erstmal in die Gänge kommen musste, sodass wir also hier sowas haben wie einen integrierten Effekt. Wenn Sie sich noch erinnern an den Anfang dieser Sendung, ich habe davon gesprochen, das Anthropozän spricht von 200 Jahren. Das ist also seit 200 Jahren der Mensch das Klima beeinflusst. Hier haben wir es mit Tausenden von Jahren zu tun. Also deutlich mehr Zeit. Zudem war die Landwirtschaft wesentlich ineffektiver damals als heute. Das heißt, auch für die paar Menschen, die da waren, musste intensiv Landwirtschaft getrieben werden, damit da überhaupt was aus dem Boden rauskam. Es gab ja noch keine Düngemittel und so weiter. Also aus einem Saatkorn brachte man ja höchstens zwei oder drei andere Körner hervor. Das war ja alles nicht so intensiv und effizient wie heute. Genau das Gleiche gilt auch für den Reisanbau. Der Reisanbau war unglaublich ineffizient damals. Das heißt, man hat sehr, sehr viel Arbeit und natürlich Initiative verwenden müssen und trotzdem kam relativ wenig dabei raus. Das heißt, man riesige Flächen hat man geflutet und der Methananteil stieg und stieg und stieg. So könnte man argumentieren gegen die Kritik, dass die paar Männchen damals ja wohl keinen Klimawandel haben, hätten auslösen können. Das ist die eine Geschichte. Die ganz andere Geschichte wäre, dass überhaupt nichts Besonderes dran. Ja? An einer solchen langen Warmzeit, wie wir sie jetzt erleben, ist überhaupt nichts Besonderes. Denn schließlich und endlich schauen wir in den Klimaarchiven der Eisbohrkerne doch mal nach. Vor 450.000 Jahren, kann man da ablesen, gab es bereits eine Warmzeit, die hat 30.000 Jahre lang gedauert. Das erstmal dazu. Also, dass diese Warmzeit jetzt so lange dauert, das ist vielleicht gar nichts Besonderes. Das kommt immer mal wieder vor, dass eben es gewisse Phänomene gibt. Da muss man auch darauf achten, dass man also die Vulkanausbrüche richtig mitrechnet und so weiter und so weiter. Vielleicht war es einfach grundsätzlich wärmer. Könnte sein. Könnte alles sein. Das ist das Problem mit den einmaligen historischen Vorgängen, wo man versucht, aus den Daten abzulesen, was könnte denn der Grund dafür gewesen sein, dass es so gekommen ist, wie man es aus den Daten abliest. Die Temperaturbestimmung in den Eisbohrkernen, die vollzieht sich ja nach ganz knallharten physikalischen Regeln. Ja, man guckt einfach, ob von den schweren Isotopen des Sauerstoffs, also im Wasser ist ja Sauerstoff drin, ob da mehr oder weniger drin ist. Da kann man ein Verhältnis bilden. Es gibt zum Beispiel den Sauerstoffisotop O18, das hat zwei Neutronen mehr als das normale Sauerstoff O16. Und natürlich wäre ein Wassermolekül mit O18, ja, ist ja etwas schwerer als ein Wassermolekül mit O16. Und dann kann man eben daraus, aus den Häufigkeiten dieser Isotope, kann man messen, wie hoch die Temperatur war. So, So stellt man zum Beispiel fest, im Holozän damals, vor 10.000 Jahren, war es in Norddeutschland 5 Grad wärmer als heute. 5 Grad, müssen Sie mal vorstellen. Also es war richtig knackig warm. Holozän, also richtig schöne Warmzeit. Und das heißt, ich will damit nur eines sagen. Die Temperaturbestimmung, die Datenlage ist eindeutig. Da kann man nicht diskutieren, ja, das kann ja irgendwie ganz anders gewesen sein, was ihr da ablest. Sondern das vollzieht sich nach physikalischen, reproduzierbaren Naturgesetzen. Das ist ganz wichtig. Der historische Vorgang, über den wir hier aber reden, ist ein einmaliger. Ja? Das heißt, wir verwenden die physikalischen Naturgesetzlichkeiten als eine geschichtslose, immer wieder reproduzierbares Handwerkszeug auf der einen Seite, wollen damit aber einen einmaligen und damit natürlich zeitlich auch besonderen Vorgang beschreiben. Da muss man vorsichtig sein. Und man sieht ja an dieser Theorie und beziehungsweise an der Kritik, die kommt, dass man, obschon man die gleichen Messverfahren benutzt, man ganz unterschiedliche Interpretationen benutzen kann und bedienen kann. Und trotzdem weiß man einfach nicht, was man tun soll. Ja? Welche Konsequenzen hat denn das nun für die Frage, wie sollen wir uns heute verhalten? Jetzt kann man also nach folgenden Überlegungen machen. Naja, wie war es denn in Europa? Gab es denn da schon mal Phasen, wo größere Katastrophen, wo also die Landwirtschaft innerhalb kürzester Zeit mehr oder weniger komplett zusammengebrochen ist? Kann man da mal nachgucken, wie sich da der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre verhalten hat? Zum Beispiel 1350 kam die Pest nach Europa und hat ja nun ganze Landstriche praktisch komplett entvölkert. Das heißt, es wurde keine Landwirtschaft mehr betrieben dort. Und die Wälder, die vorher zurückgedrängt wurden, die übernahmen auf einmal wieder die Felder, die einfach nicht mehr bewirtschaftet werden konnten. Und was soll ich Ihnen sagen? Aus den Blüten und den Pollen des Jahres 1350 und später kann man ablesen, dass mit dem Zusammenbruch der Landwirtschaft in Mitteleuropa, nicht dem kompletten Zusammenbruch zugegeben, aber doch dem teilweisen Zusammenbruch der Landwirtschaft in Mitteleuropa, ein Niedergang, ein Abstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre verbunden ist. Das heißt, Landwirtschaft hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf, wie viel Kohlendioxid in der Atmosphäre drin ist. Wenn intensiv Landwirtschaft betrieben wird, dann geht der CO2-Gehalt nach oben, ja, die Wälder werden zurückgedrängt. Wenn die Wälder das wieder übernehmen können, dann geht der CO2-Gehalt nach unten. Das heißt, wir sind jetzt vor der merkwürdigen Situation, dass wir auf der einen Seite einen messbaren Tatbestand haben, nämlich auf der Erwartungswert der Kohlendioxid- und Methankonzentration im Holozän war, es muss wenig sein. Was wir messen, ist aber ein Anstieg, das ist die eine Seite. Und wir müssen uns fragen, was hat diesen Bereich der Erdgeschichte nun von den anderen Bereichen, die sich genau so verhalten haben wie die Theorie, uns das vorhergesagt hat, eigentlich unterschieden. Wo ist da der Unterschied? Und die Theorie sagt, diese neue Theorie sagt, dass der Mensch schon vor 10.000 Jahren das Klima so stark beeinflusst hat, dass tatsächlich damit eine im Grunde genommen erwartbare Eiszeit nicht stattgefunden hat. Für uns heute ist daraus zu lernen, möglicherweise, um es mit Bert Brecht zu sagen, man sollte mehr können, als man macht und nicht mehr machen, als man kann.